1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, wir melden uns zur Stelle, pünktlich zur Stelle. Heute Nacht ist Themennacht bei uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das Thema heute Nacht heißt Extremfans. Und ich möchte folglich mit Leuten reden, die Fans, aber wirklich extreme Fans sind. Von zum Beispiel Stars aus der Musikbranche, vielleicht Helene Fischer, Andrea Berg, Heino. Vielleicht aus dem Sport, Sebastian Vettel. Filmgeschäft, Showgeschäft oder vielleicht seid ihr auch Fans von Pornodarstellern. Das gibt's ja auch. Oder vielleicht seid ihr Fans von Autos. Vielleicht seid ihr Autojack. Wenn ihr Autojack seid, dann meldet euch hier bei mir. Oder ihr seid Fans, Extremfans von einem Fußballclub, einem Fußballverein. Oder vielleicht Markenfans. Oder vielleicht seid ihr extreme Grand Prix-Fans. Was auch immer. Wenn ihr Fan seid, aber kurze Erwähnung dessen, wir haben ja einen neuen Papst und da können wir gerne morgen drüber sprechen. Mein erster Eindruck von diesem neuen Papst heute war gut. Ich fand ihn sympathisch, wie er da so rauskam und erstmal so in die Menge schaute und guten Abend sagte. Und der Name ist ganz sympathisch. Aber da reden wir morgen drüber. Jetzt sind erstmal die Fans gefragt. Der Papst bleibt uns ja dann noch lange erhalten und dann können wir ja sicher noch öfters drüber sprechen. Also, Thema Extremfans und ich bin verbunden mit Rea. Rea ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. So, Rea, du bist eine Frau. Ja, das bin ich, ja. Denke ich schon. Ja. Und ein Extremfan von? Ich bin ein Extremfan von Elvis Presley. Ah. Also von Elvis. Es gibt nur einen Elvis, klar. Bist du Amerikanerin? Nein, du hast ich bin halbe Österreicherin und halbe Griechin. Ach. Also überhaupt nichts eigentlich damit zu tun. Naja, aber so einen gewissen Akzent hörte ich daraus. Ja, Elvis Presley, ja gut, da gibt's ja natürlich auf der ganzen Welt völlig irrsinnige Leute, die... Genau. Wie lange bist du schon Fan? Seitdem ich mich eigentlich so mehr oder weniger erinnern kann. Also circa... seitdem ich 5 Jahre alt bin. Ja. Das heißt, meine Mutter ist ein großer Fan gewesen. Ach, und hast du es übernommen? Aber sie war nur, sagen wir so, ein großer Fan, ein Fan. Ich bin ein Riesenfan, sozusagen. Was heißt das genau, dass du ein Riesenfan bist? Ich höre die Musik ununterbrochen. Also wirklich, bei mir läuft das dauernd. Ja. Das Gute ist, dass jetzt mit dem iPad natürlich nerv ich nicht die Leute, sondern mit den anderen Leute. Sag mal, Rea, über die Kopfhörer. Wir haben ja eine Einblendung. Da sehen wir auf dem Bild Elvis Presley. Und ich kann euch leider nicht sehen. Ach so, ist das ein Bild von dir? Das mit dem roten T-Shirt, das ich da trage, das bin ich, ja. Nee, das ist eine Frau mit blonden Haaren und einem Kleid, was weiß oben ist und ein bisschen rot unten. Genau, das bin ich, genau. Wow, das bist du, so ein bisschen Marilyn Monroe-Verschnitt. Ja, das ist noch ein großer Fan von ihr. Ich bin allgemein ein Fan von den 50er und 60er Jahren. Du hörst immer diese Musik, jeden Tag. Genau. Wirklich ununterbrochen, es läuft immer Elvis Presley bei dir. 99,9% von der Musik, die ich höre, ist Elvis Presley. Und du hörst den ganzen Tag über Musik? Ich höre sehr viel Musik, also außer wenn ich auf der Arbeit bin, dann höre ich natürlich nicht Musik, aber sonst, wenn ich zu Hause bin, wenn ich Auto fahre, wenn ich irgendwas Sonstiges mache, höre ich schon die Musik, entweder wenn ich ganz traurig bin oder wenn ich ganz glücklich bin auch. Und immer Elvis Presley? 99,9%. Kommt es einem irgendwann nicht aus den Ohren raus, auch wenn man die Musik sehr gerne mag? Ja, manchmal schon. Manchmal, wenn bestimmte Lieder kommen, die ich nicht mag, dann kommt es mir schon auch raus. Aber ich mag auch nicht alles an Elvis gut. Manche Sachen mag ich auch nicht. Fangen wir mal mit der Musik an. Welche findest du nicht so sehr gut? Welche Stücke? Manche so richtig so schnulzen zum Ende hin, finde ich nicht so gut. Ich mag eher die Rock'n'Roll-Titel. Also und, Love Me Tender ist nicht so dein Ding? Love Me Tender ist eine Anfangsschnulze. Ja. Das ist aus dem Jahr 56 von seinem ersten Film. Love Me Tender mag ich sehr gern. Ja. Ich mag auch den Film gern, obwohl ich die Filme eigentlich nicht so gern mag. Aber Love Me Tender mag ich schon. Und was magst du an ihm? Du hast gerade gesagt, du magst auch nicht alles so an ihm. Was magst du da nicht so besonders? Nicht mögen durch seine politische Einstellung. Das heißt, dieses Foto mit dem Nixon, das ist wirklich, das mag ich überhaupt nicht. War dir seine politische Einstellung zu rechts, zu konservativ? Ja. Auf jeden Fall. Damals war ja gerade die Zeit des Vietnamkriegs und so weiter und so fort. Da bin ich überhaupt auf der anderen Seite. Das ist ja, das weiß ich gar nicht genau. Der hat sich, also Elvis Presley hat sich nie vom Vietnamkrieg distanziert. Nein, nie. Und er war ein Kind seiner Zeit und er war ein Kind, ein Südstaatenkind. Mhm. Also das heißt ziemlich konservativ. Er hat auch sehr gern die Polizei gemocht. Er war Ehrenpräsident in verschiedenen Polizeiorganisationen und so weiter. Ja. Und er hat sich auch mit Präsident Nixon getroffen. Es gibt auch ein berühmtes Foto, wo sie so Shakehands machen. Ja, das kenne ich, glaube ich, auch. Genau. Ja, ja. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Also da bin ich genau auf der anderen Seite. Das ist ja erstaunlich. In der Regel sind ja so hundertprozentige oder 150-prozentige Fans finden immer alles gut von ihrem Idol. Du differenzierst bin ich auch nicht. Also du differenzierst da schon. Ja, das schon. Auf die politische Einstellung differenziere ich mich schon total. Also wie findest du das denn, dass er sich so am Ende seines Lebens, ich sag's jetzt mal wirklich salopp, er hat sich sehr gehen lassen. Ja, er hat sehr viel getrunken und gegessen. Genau. Und die ganze Sache mit seiner Krankheit fängt viel früher an. Das heißt, er hat einen ersten großen Schock, da muss man wirklich lang vorher ausholen, vor Anfang der 60er Jahre, also Ende der 50er Jahre, wie seine Mutter gestorben ist. Mhm. Und das war sehr unglücklich. Dann kam Anfang der 70er Jahre seine Scheidung. Mhm. Und natürlich, wie jeder so eine berühmte Persönlichkeit ist natürlich, hat dauernd solche Leute um sich herum, die ihm natürlich immer sagen, wie toll er ist und wie super er ist. Er hat dann Medikamente von einem griechischen Arzt bekommen. Und er war immer der Auffassung, wenn die Medikamente von einem Arzt kommen, werden sie ja nichts schaden. Ja. Also du kritisierst das nicht, dass er so undiszipliniert war. Er war krank. Er war drogenabhängig und er war psychisch krank. Meine Meinung. Mhm. Bist du denn schon mal dahin gepilgert zum Grab? Nein. Das steht dann noch an irgendwann. Das ist mein größter Traum. Also ich möchte nach Memphis hin, wo Graceland ist, wo sein Haus ist, und nach Tupelo, wo er geboren ist. Bist du verheiratet? Ja. Jetzt frage ich mich gerade, dein armer Mann. Ja, der ist wirklich arm. Der liegt immer mit Elvis Presley zusammen mit dir im Bett, oder? Ja, mehr oder weniger. Also er hat sich schon daran gewöhnt, aber Verständnis hat er natürlich keins, weder er noch der Rest der Familie, die mehr oder weniger mitmachen. Habt ihr darüber schon mal richtig gezankt und euch in die Haare gekriegt? Nein. Er sagt dann einfach, lass mich in Ruhe, ich will nicht mehr hören. Also, oder hör auf zu missionieren oder so. Ach so, du missionierst auch, du willst andere Leute überzeugen. Na, du, wenn mich wer fragt, ich fange nicht von selber an, ja, aber wenn mich wer fragt, dann kann ich natürlich viel darauf sagen. Dann kannst du viel erzählen und jede Frage beantworten. Genau, viel und gerne. Du hast wahrscheinlich alles über den gelesen, ne? Schon sehr viel. Ja. Jetzt kann man ja leicht an die Quellen kommen, aber früher, ich habe Unmengen von Geld ausgegeben, Bücher, Zeitschriften, Zeugs, also, keine Ahnung. Wenn du jetzt so zentriert bist auf Elvis Presley, der ja wirklich als junger Mann, ich gucke mir gerade das Foto nochmal an, ein schmucker Kerl war, ne? Ja, der war super, echt. Sehr, sehr sexy Typ. Und wenn du jetzt nur so auf ihn fixiert bist, gibt es keine anderen Stars oder Musiker, die du gut findest? Oh ja. Doch. Ich höre sehr gern Musik allgemein. ich finde Musik von den 50er, 60er Jahren super. Ich finde Beatles toll, Rolling Stones, dann Queen. Ich finde aber Musik auch aus den 30er Jahren, Big Bands und Glenn Miller toll. Und aber, aus den 80er Jahren, wo ich aufgewachsen bin. Aber so viel Zeit, wenn du 99,9% Elvis Presley hörst, hast du ja gar nicht viel Zeit, die anderen zu hören. Die höre ich, wenn auch andere Leute dabei sind, die ich natürlich nicht so mit dem Elvis nerven möchte. Wenn du aber so eine griechische Ader hast, ne, in dir, wie ist es denn mit Vikinandros zum Beispiel? Nein, das ist doch keine griechische Musik, das ist deutsche Musik, die ein bisschen griechisch gemacht ist, oder griechische Musik für Deutsche. Okay. In Griechenland hört keiner Vikinandros und Costa Cordalis. Nein. Aber griechische, griechische Musik. Ich glaube, man darf die nicht in einem Atemzug nennen. Das ist beleidigend. Nein, das für Vikinandros. Das stimmt auch wieder. Das stimmt. Aber vielleicht ruft noch ein Fan von Vikinandros an. Oh ja, der wird dann böse sein. Oder für Costa Cordalis, der wird dann auch böse sein. Nein, das nehme ich zurück. Es gibt Musik so. Für jeden Geschmack. Natürlich. Rea, ich danke dir für das nette Gespräch und dass du uns erzählt hast. Ich muss noch eine Sache sagen. Ich bin noch ein großer Fan von dir. Dankeschön. Und ich höre die Sendung schon seit 12, 13 Jahren. Auf jeden haben das Thema ein festes Thema heute, Extremfans. Und ich möchte eben sprechen mit Leuten, die extreme Fans sind von Showstars, Sportlern oder Musikern oder Autos oder Markenklamotten oder was weiß ich. Jörg, 44. Guten Morgen, Jörg. Ja, hallo. Hallo, Jörg. Hallo. Schön, dass du da bist zu unserem Thema. Ich bin jetzt wirklich mit dir verbunden. Ja, in der Tat. Da bin ich jetzt doch etwas nervöser, als ich befürchtet hatte. Ach Jörg, das ist gleich vergangen. Die Leute sind immer erstaunt, weil wir die Vorgespräche führen, meine Kollegen im Hintergrund. Und irgendwann ist man dann hier in der Sendung und jetzt bist du hier. Du bist Fan von was, Jörg? Ich bin leidenschaftlicher Star Wars Fan. Star Wars Fan? Erzähl das mal. Bitte? Das mittlerweile seit 35 Jahren. So lange gibt's das, ne? Seit in Deutschland seit 1978, US-Premiere war 1977. Ich muss sagen, ich bin da ja nicht so in der Materie drin. Ich habe es ab und zu auch schon mal so geguckt, da ich so auch ein Faible für Science Fiction habe, aber so richtig angefixt und angesaugt hat's mich nie. Warum ist es bei dir so? Warum bist du so begeistert? Wie gesagt, 1978 habe ich das erste Mal gesehen im Kino damals. Hm? Ich war 9 Jahre alt. Und wenn du 9 bist, dann siehst du einen Film ja mit ganz anderen Augen als Erwachsener. Na klar. Und das hat mich von der ersten Sekunde so reingesaugt in die Leinwand. Ich saß mit offenem Mund davor und konnte nicht glauben, was da gerade passiert. Mhm. Lag das am Hauptthema Science Fiction? Oder? Bis dahin war ich eigentlich kein so großer Science Fiction Fan, aber ich hatte ein paar Wochen vorher, da lief in irgendeiner Fernsehsendung, liefen ein paar Ausschnitte von dem Film. Mhm. Und irgendwie hat es mich angefixt. Mhm. Und dann lief der Film an, dann bin ich reingegangen. Und von da an war es um mich geschehen. Ja, okay, man kann ja auch verstehen, so mit 9 Jahren, dass man da dann sehr begeistert ist, aber dass du das bis heute jetzt ins hohe Alter bis 44 durchgezogen hast. Wie kommt das? Gut, dann kamen natürlich die Folgeteile, also 1980 dann der zweite, 1983 der dritte, wo man dann schon im Teenageralter war. Dann kamen für die Star Wars-Fans die saure Gurkenzeit, so Mitte der 80er bis Anfang der 90er. Dann kamen ein paar Fortsetzungsromane. Dann hat es einen wieder so ein bisschen gepackt. Dann kam 1994 die Ankündigung, dass neue Star Wars Teile gedreht werden, die dann 99, 2002 und 2005 ins Kino kamen. Ja. Und da war man wieder voll dabei. Und seit dem letzten Oktober, seit der Ankündigung, dass wieder 3 neue Kinoteile kommen werden ab 2015, da ist man dann natürlich noch etwas angefixter. Hast du besondere Figuren, die du sehr magst und schätzt und verehrst? Also meine Lieblingsfigur war früher in den alten Teilen war natürlich Darth Vader. Mhm. Den mochte jeder, obwohl er der Böse war. Mhm. Aber es war nicht nur diese Präsenz dieser Figur. Ja. Dann natürlich sein alter Ego, Anakin Skywalker. Ja, ja. Also das Anakin wird ja dann Darth Vader. Ja. Han Solo fand man als Kind natürlich auch ziemlich cool. Aha. Und heute? Heute ist eigentlich immer Vader, Anakin, also das ist schon so Han Solo nach wie vor. Dann gibt es so mehr die Randfiguren wie Boba Fett, den Kopfgeldjäger, der natürlich auch durch seine extrem coole Präsenz und durch sein extrem cooles Outfit so ein bisschen hervorsticht, obwohl er keine der Hauptfiguren ist. Mhm. Also, ja, dann geht man. Ich bin, kann man eigentlich auch sagen, ich bin auch ein Fan. Ich bin ein Fan von der Trickfilmserie Simpsons. So. Ja, da bin ich jetzt nicht so ganz drin, aber da gibt's auch natürlich viele Analogien zu Star Wars, das weiß ich. Ja, das mag auch noch sein. Ja, aber worauf ich hinaus will, das ist bei mir so stark, dass ich unendliche Folgen zu Hause habe davon. Ja. Und diese Folgen, ich glaube, alle mittlerweile dutzende Male gesehen habe. Also ich kenne manche Verläufe, fast schon die Dialoge auswendig. Und habe immer wieder Spaß, mir das anzugucken. Wie ist das bei dir, bei Star Wars? Vorwärts und rückwärts auf Deutsch und auf Englisch. Das ist doch irre, ne? Warum macht man sowas? Das könnte ich für mich auch gar nicht beantworten. Das ist irgendwie so. Wenn es einen gepackt hat, dann ist das so. Ja, man lässt sich da so reinfallen in diese Welt und man glaubt dann fast, diese Welt ist real, ne? Ja. Ich habe das im Vorgespräch schon mit einem Redakteur gesagt. Es gibt Leute, die sammeln Überraschungseifiguren und für die ist das die ganze Welt. Es gibt Fußballfans, bin ich im Übrigen auch, jetzt nicht in diesem extremen Maße. Und da wird auch manch anderer sagen, Fußball, was interessiert mich das denn? Ja, ich zum Beispiel. Ja, ich zum Beispiel. Das weiß ich. Bist du in einer Beziehung oder verheiratet? Nein, ich bin Single, aber das hat andere Gründe. Das hat mit Star Wars mal rein gar nichts zu tun. Ja, ich wollte mal fragen, es gab sicher da Zeiten, wo du auch eine Beziehung hattest. Und mehrere, ja. Mehrere, natürlich mit 44 gehe ich mal davon aus, dass das der Normalfall ist. Wie haben deine Freundinnen darauf reagiert? Ambivalent. Also es gab welche, die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Hast du die zugesülzt auch mit dem Thema? Ich habe es dann mal versucht, aber wo ich merkte, ich beiße auf Granit, dann war da auch nichts zu machen. Dann gab es auch welche, die sagen, ja, ich gucke mir das ganz gerne an, aber ich bin jetzt kein Fan im engeren Sinne. Mhm. Hast du mit den Frauen auch zusammengeguckt? Teilweise schon, ja. Aber das macht natürlich nicht so Spaß, wenn man mitkriegt, dass der andere nur mal so guckt. Ne? Ich meine, wenn der nicht so richtig mit vollem Herzen dabei ist, dann macht das nicht so Spaß. Ich meine, das Kinoerlebnis mit einigen hundert Fenstern vor der großen Leinwand zu sitzen, das ist ja durch nichts zu toppen. Wie ist das denn überhaupt so, Science Fiction? Würdest du gerne in einer Zeit leben, in der so etwas wie Star Wars möglich ist? Das ist eine gute Frage und die kann ich nicht beantworten. Ach. Also ich würde, wenn man dieses Universum mal leibhaftig besuchen könnte, würde ich es mit Sicherheit tun, aber dauerhaft darin leben wahrscheinlich eher nicht. Also so habe ich mir das immer vorgestellt, wenn ich Star Wars geguckt habe oder andere Science-Fiction-Serien, die so mit Weltraumfahrt zu tun hat, war immer meine Sehnsucht, ist sie heute eigentlich auch noch. Was gäbe ich drum, mal mit einem Raumschiff durch das Weltall zu fliegen? Grandios. Ja, natürlich, klar. Ich würde sofort, wenn ich ein Angebot bekäme, ich würde sofort mitfliegen. Ja, selbst mit so einer popeligen Rakete, wie die heute fliegen, das ist ja noch alles relativ primitiv, aber wirklich durch die tiefen Weiten des Wahnsinn. Mannes, dieses Gefühl, man schwebt da so durch das Nichts und man. Nee, also da hätte ich natürlich auch meinen uneingeschränkten Spaß dran. Was glaubst du, was im Universum alles zu finden ist? Mit deinem Background jetzt? Also das Star Wars-Universum im Weltraum zu finden, dürfte schwierig werden. Aber natürlich mehr als wir heute wissen, viel mehr. Also du gehst also dass es bewohnte Planeten gibt irgendwo bei der Größe des Alls, wenn man sich das mal vor Augen führt, steht für mich außer Frage. Ja. Das heißt, du gehst auch davon aus, dass es intelligente Zivilisationen gibt. Klar, natürlich. Ja. Allein ist so eine kleine Milchmädchenrechnung. In unserer Galaxie ist alleine 200 Milliarden Sonnen. Mhm. Allein diese Zahl muss man sich schon mal vor Augen führen. So, wenn jetzt jede zehnte Sonne ein Planetensystem hat und jede hundertste Sonne hat einen Planeten, der in einem Abstand zur Sonne steht, dass Leben möglich ist auf diesem Planeten und davon wiederum nur jeder tausendste Leben hat, also da haben allein in unserer Galaxis Zehntausende von bewohnten Planeten. Und da stellt sich ja uns immer die Frage, wenn man darüber nachdenkt, gibt es darunter Zivilisationen, die uns vielleicht schon weit überlegen sind und vielleicht haben die uns schon längst entdeckt. Vielleicht beobachten die uns, ohne dass wir das merken. Kann ja sein. Das ist durchaus möglich. Mhm. Weil wenn die nur 10.000 Jahre voraus sind in ihrer Entwicklung. Nur ist viel. Was ja galaktisch gesehen ein Wimpernschlag ist. Ja, aber für eine Zivilisationsentwicklung ist das Wahnsinn. Gigantisch, ja. Ja. Überleg, was auf der Erde vor 200 Jahren technisch möglich war. Mhm. Überleg, was heute technisch möglich ist. Und überleg, was in ein paar hundert Jahren technisch möglich sein wird. Ich glaube ja, wenn es denn irgendwann mal zu einem Kontakt kommen sollte. Das wäre die die größte Erschütterung in der Menschheitsgeschichte für den Menschen. Natürlich. Weil dann müsste man alles vielleicht neu denken. Weil wir wissen ja gar nicht, mit was wir da konfrontiert werden. Ja. Wir wissen nicht, was die für eine Ethik haben, für ein Wertesystem, ob die aggressiv sind, ob die nicht aggressiv sind, was die wollen, wie die aussehen. Wir wissen ja gar nichts. Das ist ja absurd zu denken, dass die uns ähnlich sind. Also wenn die uns, natürlich müssen die uns technisch überlegen sein, um uns besuchen zu können. Natürlich. Und in ihrer Entwicklung weit fortgeschritten sein. Und dann glaube ich, dann haben die sowas wie Aggression und Krieg weit hinter sich gelassen. Wollen wir das mal hoffen? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber es könnte passieren. Vielleicht führen, es könnte die, so sein, sagen vielleicht mal so. Führen die in den Tiefen des Alls, ohne dass wir etwas mitbekommen davon, schwere Kriege und kämpfen um die Vormacht. Man weiß es nicht. Also das sehe ich mir dann doch lieber auf der Leinwand an. Sehe ich auch so, Jörg. Danke für deinen Anruf und viel Spaß weiterhin beim Gucken. Ja, vielen Dank und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50 Extremfans. Unser Thema Franziska 21. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Domian. Hallo Franziska. Kannst du mich hören? Ich bin ganz begeistert. Ich höre dich perfekt. Okay, super. Was für ein Fan bist du denn? Ja, ich bin, wie sagt man daran? Ja, Pornodarstellerin-Fan. Du bist Pornodarstellerinnen-Fan? Ja, von einer ganz bestimmten. Ach. Ja. Also eine junge Frau wie du ist Fan? Ja, sie ist 25. Mia Magma heißt sie. Mia Magma? Ja. Kenne ich nicht. Mia Magma. Nee, ich bin jetzt so sehr erstaunt darüber, wenn du jetzt ein junger Typ wärst, dann hätte ich gesagt, okay, das passt. Aber du bist eine Frau und du findest eine Pornodarstellerin sensationell? Ja, ich finde sie, wie heißt es, die Filme und so, gut, okay. Da teile ich die Meinungen, denke ich mal. Ne? Aber ich finde, sie ist eine wunderschöne Frau. Und ja, ich habe sie vor 2010, habe ich die das erste Mal gesehen bei einer Erotikmesse. Ja. Und da hat sie mich direkt so angesprochen, so, boah, super sympathisch und hier und da, also super, ist auch direkt auf mich zugekommen. Ach so, wirklich angesprochen, ihr habt miteinander geredet. Ja. Bist du lesbisch? Und nein, ich bin nicht lesbisch, nein. Ich bin in einer glücklichen Beziehung. Ja, ich hätte ja sagen können, dass es daher kommt. Oder willst du vielleicht auch in diese Richtung gehen, dass es so eine Art Vorbild ist? Ja, nee, ich denke, wie heißt es, wenn es finanziell wirklich nicht mehr hinhauen würde, wenn ich wirklich da stehe und denke, ich weiß nicht mehr, wie meine Miete zahlen und so, dann würde ich erst dann sagen, okay, ich würde in den Porno-Bereich reingehen. Umso mehr. Aber davor nicht. Umso mehr verwundert mich, dass du, und du hast gerade so eine Bemerkung gemacht, aus der ich geschlossen habe, dass du auch gar nicht gerne diese Porno-Filme guckst. Oder täusche ich mich da? Ja, ich hab da bei ihrem Film mal reingeguckt. Aber das hat mich so nicht, ich habe auch gesehen auf der Erotikmesse, wie Mia Magma und ihre beste Freundin sich befriedigt haben und so. Und so ist das eigentlich nicht so, dass meine, weil ich halt in einer glücklichen Partnerschaft bin. Und, also tönt dich das sexuell gar nicht an, was du da siehst? Nee, gar nicht. Also, es ist einfach nur die Person selber, die super sympathisch ist und verrückt, ja. Sowas habe ich noch nie gehört. Ja. Jetzt haben wir leider kein Foto von Mia Magma vorliegen. Beschreib sie uns mal. Ja, sie ist blond, kurz, also mittellange Haare, schlank, ja. Gut gebaut, ne? Ja. Natürlich. Wahrscheinlich nicht natürlich, aber. Genau, ja. Ja. Wie groß und, ungefähr? 1,70. 1,70 und 5. Also. Ja, so wie ich eigentlich. Ist ja, weil ich stand neben ihr 1,70, ja, musste. Und 25 Jahre alt. Genau. Und ich hab die jetzt nochmal in Gelderen gesehen. Und da habe ich auch richtig lange mit ihr auf der Bühne gestanden und erzählt. Und dann habe ich einfach gefragt für ein Autogramm und das habe ich mir dann auf dem Bein tätowieren lassen. Ich bin wirklich sprachlos. Ich kapiere es noch nicht so richtig, was die Motivation bei dir ist. Du könntest ja doch auch irgendeine berühmte Schauspielerin oder Sängerin so rausgucken, die du toll findest. Warum gerade ein Pornostar? Ja, das ist keine Ahnung. Die ist echt, also man muss sie mal live sehen und kennenlernen. Das ist wirklich, die ist so sympathisch und direkt, aus Belgien, oh super, dann komm mal mit und hier und da und Autogramm hier und komm mal mit auf die Bühne. Und ja, das hat direkt so Franziska, oh, super. Ich habe natürlich eine sensationelle Redaktion. Die lässt sich nicht lumpen. Und ich höre gerade, dass wir natürlich ein Foto von Mia Magma haben. Echt? Und ich sehe sie jetzt zum ersten Mal. Ja. Und? Ja, also das, was ich jetzt sehen kann, ist nicht übel. Ja, ich finde, sie ist eine richtig hübsche Frau. Also Mia Magma jetzt zusammen mit Elvis Presley würde ich nicht nein sagen, wäre ich dabei. Ja, da würde ich auch nicht nein sagen, ehrlich. Mia Magma, guck mal an, was eine Belgierin ist das, hast du? Nee, das ist eine Deutsche, aber ich bin Belgierin. Achso, du bist Belgier, ah, verstehe. Genau. Ist sie denn in der Szene wirklich schon ein großer Star? Ich weiß es nicht. Ja, sie hat mit Sexy Cora Videos gemacht. Ah. Und das war auch eine sehr gute Freundin von ihr. Mhm. Und ja, sie hat aber jetzt nicht wirklich aufgehört. Sie ist jetzt Erotiksängerin. Also sie singt und zieht sich dabei aus. Ist was ganz Neues mal, oder? Ja, fand ich auch. Und dann habe ich sie jetzt im Januar habe ich sie zweimal gesehen. Mhm. Und ja, super, ne? Also. Aber du bist richtiger Fan. Du fährst ihr dann noch nach und oder dahin, wo sie auftritt, wo Veranstaltungen sind. Ja, genau, wenn es in der Nähe ist, weil das ist auch ein ziemlich hoher Kostenfaktor natürlich, was ist manchmal teuer, Fan sein, da hast du recht. Genau. Du sagst, du bist in einer festen Beziehung. Ja, genau. Das muss deinen Freund doch sehr freuen, dass du so eine tolle Frau verehrst und nicht in Pornodarsteller. Hätte ja auch sein können, dass du einen Karl besonders toll findest. Ja, ich finde den Mann von der Mia Magma auch nicht schlecht. Ist das auch ein Pornodarsteller? Ja, der hat mit ihr gemeinsam Filme gemacht. Ach so. Ja. Ja gut, aber du bist jetzt erstmal Fan von ihr. Und was sagt dein Freund dazu? Ja, das ist okay. Er war mit mir sie gucken jetzt zweimal. Und ich habe da auch keine Probleme mit, wenn er sich die anguckt. Genau, das wollte ich jetzt fragen. Du findest sie selbst so toll. Du findest sie aber nicht sexuell toll, sondern einfach so als Gesamterscheinung findest du sie toll und nett. Er findet sie ja wahrscheinlich sexuell attraktiv. Da kommen keine Eifersüchteleien bei dir hoch? Nein, gar nicht. Absolut nicht. Du bist ja eine sehr tolerante Frau. Du bist eine sehr tolerante Frau. Du hast gesagt, dass du sie zum ersten Mal auf einer Erotikmesse gesehen hast. Ja, genau. Was treibst du dich auf einer Erotikmesse rum? Warum? Ja, mein damaliger Freund wollte unbedingt auf eine Erotikmesse. Mhm. Und dann, weil ich ihm aber nicht vertraut habe, habe ich gesagt, ich komme mit. Mhm. Und bin dann auch mitgegangen. Mhm. Und ja, von da an habe ich die dann gesehen und dachte, boah, super hübsch und super sympathisch und mit der Muster erzählen und so. Und den auch direkt, oh komm hier und Autogramm auf Handy und alles. Und ja, ich habe auch, die Penthouse von ihr, was sehr berühmt ist. Die was? Die Penthouse, das ist eine Zeitschrift. Achso, ja, klar, kenne ich. Ja. Ausverkauft. Ah, also da war sie, fotografiert worden. Ja. Genau, auch als Cover. Du hast gerade Sexy Cora angesprochen, traurige Geschichte. Die Arme ist ja dann bei einer Operation gestorben. Die hat ja auch sehr viele Fans. Ich weiß es nicht, waren darunter auch viele Frauen? Bei Sexy Cora? Mhm. Weißt du das zufällig? Ich denke mal schon, ne? Das bringt mich überhaupt so auf den Gedanken. Wie ist es bei so bei Frauen, zum Beispiel bei der Katzenberge? Das ist nur keine Pornodarstellerin, aber auch im Trash-Bereich ein Star, kann man aber ja so sagen. Sind da auch Frauen? Die mag ich aber gar nicht. Nee, ist schon okay. Aber ich meine, immer die Frage, sind da auch Frauenfans? Ich denke, dass es auch Frauen gibt, die solche Leute, dass sie Fans sind davon auf jeden Fall. Die Katzenberger magst du nicht? Nee, die ist mir so, Nee, das ist ehrlich gesagt nicht so das meine. Du magst lieber die Mia Magma, die ist handfest. Mia Magma. Mia Magma, die ist handfest. Ja, das ist ja doch mal eine interessante Information, dass es sowas auch gibt von Franziska. Ja. Du hast ja fast so wie der neue Papst, denke ich gerade. Ja, ne? Mein richtiger Name ist Francine. Ah. Aber weil die Redaktion also Schwierigkeiten hatten, damit auszusprechen, hat dann gesagt, okay, Franziska. Die Redaktion hat immer Probleme mit den fremden Namen, die können die nicht gut aussprechen. Und ein französischer Name ist das. Ja. Gut. Franziska, ich danke dir für deinen Anruf und für das nette Gespräch. Ja, Domian, darf ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, super, danke schön. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, gleich 1.30 Uhr. Die erste halbe Stunde ist schon rum. Wie schnell das geht. Und hier ist Stefan. Stefan ist 26. Guten Morgen, Stefan. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Stefan, jetzt bin ich aber gespannt bei dir, wer es ist und von wem du Fan bist. Also ich bin ein großer Wrestling-Fan. Wrestling-Fan? Da habe ich gar überhaupt keine Ahnung von der Szene. Warum keine Ahnung? Ja, ich weiß, was die machen, aber ich kenne da überhaupt keine Stars und nichts. Ach so, ja. Erzähl mal ein bisschen. Also das sind für die Leute, die sich da vielleicht auch nicht so auskennen, das sind diese dicken Männer, die miteinander kämpfen, ne? Naja, dicke Männer kann man nicht unbedingt sagen. Also. Naja, aber sind schon ganz schöne... ganz schöne Kavenzmänner. Aber hallo. Und beschreib mal so ein bisschen, wie die miteinander kämpfen. Also es gibt halt, also Wrestling ist so aufgebaut, dass es im Prinzip Gut gegen Böse gibt, ja? Mhm. Also es gibt die Favoriten und die Wrestler, die Fans halt nicht so mögen. Und die treten halt in den Matches gegeneinander an. Mhm. Ja, das ist so das Grundprinzip des Wrestling sozusagen. Ach so, das ist das System. So, genau. Treten die gegeneinander an. Und du musst dir das so vorstellen wie eine Soap mit Sportelementen sozusagen. Weil in der Soap gibt es ja auch Gut, Böse, gibt es Drama, Comedy, Liebe, Hass und so ähnlich ist es das. Ist es im Wrestling auch aufgebaut. Und wie ist das, wenn jetzt ein böser Wrestler gegen den Guten gewinnt, ist der Böse dann automatisch gut, oder wie? Nein, dann bleibt er in seiner Rolle sozusagen. Also die füllen halt eine Rolle aus und wenn der Böse gewinnt, ist es halt zum Unmut der Fans, aber dadurch wird der Böse halt noch böser und kann dann irgendwann in der Zukunft vielleicht von einem guten, jung aufstrebenden Wrestler besiegt werden und so geht das halt immer weiter. Und wer bestimmt, wer gut und böse ist? Also das wird halt bestimmt durch die Booker. Also das ist, man kann es im Prinzip vergleichen mit Drehbuchautoren von Filmen. Mhm. Dort werden halt die Matches sozusagen klassisch aufgeschrieben und dort wird halt bestimmt, wer gut, wer böse ist, wer gegen wen kämpft. In Deutschland, redest du von Deutschland oder von Amerika? Nee, meist also von Amerika. Von Amerika. Aber das ist auf der Welt, das ist überall gleich. Also. Ah ja. Aber Amerika ist so das Kernland, ne? Kann man genau, sagen. Genau. Dadurch bin ich auch ans Wrestling gekommen. Damals als Jugendlicher oder als Zehnjähriger habe ich es halt hier im deutschen Fernsehen gesehen und war sofort davon beeindruckt und habe es mir früher angeguckt und das hält halt bis heute, ne? Aber du bist nur Fan, du machst selbst sowas nicht. Nein, dafür habe ich die Statur leider auch gar nicht. Also ich bin eher nicht ein schmächtiger Typ. Also. Ja, ich habe das natürlich auch schon ein paar Mal gesehen und bin immer... Ja. Am Anfang war ich ganz entsetzt, weil ich dachte, Mensch, die müssen sich doch wahnsinnig wehtun, bis ich dann kapiert habe, das ist alles Spiel, ne? Oder irgendwie ein... Also es ist Spiel, aber die Matches an sich sind doch real. Also das ist nicht ohne. Also wenn man sich das mal anschaut, wie die da teilweise, aus welchen Höhen die da auf die Matte knallen, das ist schon nicht ohne. Also es gibt auch Verletzungen und nun fragt man sich, wenn man damit so nichts am Hut hat, kann man sich fragen, wie beim Boxen, was ist daran nun toll, wenn sich zwei Leute vollkommen da die Birne zuknallen oder sich fertig machen oder zusammenschlagen? Was ist daran toll? Also es ist für mich halt dieser Unterhaltungsfaktor extrem wichtig. Es sind nicht nur die Matches an sich, sondern es ist die Unterhaltung, die Athletik, halt diese Fäden sozusagen gut gegen böse, die Comedy. Stimmt, das ist auch Entertainment, ist das auch. Also es ist pures Entertainment. Ja, so nennt sich die größte Liga der Welt auch, WWE, das ist World Wrestling Entertainment und deren Hauptaugenmerk liegt halt auf dem Entertainment. Sie wollen die Fans unterhalten, ihnen eine gute Zeit bieten und das ist deren. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn du das so erzählst, dass es da richtige Weltstars gibt. Auf jeden Fall. Ja. Du kennst doch sicher auch noch Hulk Hogan aus den 80ern, sagt dir doch bestimmt was, oder? Nee. Hulk Hogan sagt dir nicht? Nee. Ah, okay. Nee, das ist so. Der Wrestler, der das Wrestling in den USA in den 80ern so populär gemacht hat. Nee, ich bin da gar nicht drin in der Szene. Ah ja. Und das sind dann richtig berühmte Leute, ne? Und reiche Leute wahrscheinlich auch, ne? Verdienen auch ein Heidengeld. Also Millionäre sind die Topstars auf jeden Fall. Das sind immer nur Männer, klar? Nein. Gibt auch eine Frauendivision. Ah. Ja, die gibt es auch. Die nennen sich dann Diven und haben nicht ganz den Stellenwert der Männer, aber sind auch durchaus in den Schuss vertreten, um sozusagen auch die Frauen. Ist so wie Frauenfußball. Anzusprechen. Ist wie Frauenfußball. Also es ist Teil der Show sozusagen. Es ist keine separate Liga, sondern... Warum müssen die so extrem muskulös oder ich würde mal sagen sogar fett sein? Warum? Ja, also das hat sich in der letzten Zeit aber gewandelt. Also früher gab es halt diesen Stereotyp, die müssen groß, fett, kräftig, muskulös sein. Mhm. Aber das hat sich in den letzten Jahren deutlich geändert. Jetzt werden viel mehr junge, durchtrainierte, athletische Wrestler gesucht und auch unter Vertrag genommen. Also das ist keine Bedingung, dass man so viel Pfund auf die Waage bringen muss? Nein, auf keinen Fall. So. Also es gibt auch eine Cruiserweight-Division wie beim Boxen. Mhm. Also das ist kein Kriterium. Gibt es da, also wie beispielsweise beim Boxen, kommt es auch schon mal zu sehr schweren Verletzungen? Ja, kann es passieren. Also die Matches werden halt vorher geplant. Mhm. Aber im Match kann es natürlich immer sein, dass ein Wrestler einen Move unsauber ausführt und dann kann es halt schon mal zu Kreuzbandriften, Gehirnerschütterung kommen. Also das kommt leider oft, nicht oft, aber ab und zu mal vor, ja. Wer ist denn in Deutschland so der Superstar in der Szene? Da haben wir leider momentan keinen richtigen, außer einen Schweizer. Mhm. Der heißt Antonio Cesaro. Mhm. Der ist momentan in der Liga halt der aufstrebende Star, sag ich mal. Wie stark ist es denn überhaupt schon verbreitet, so in Mitteleuropa, sag ich mal so? Wrestling ist halt so ein Nischensportart, ne? Also im deutschen Fernsehen wird es halt ab und zu ausgestrahlt. Ja, selten. Aber es hat längst nicht die Popularität wie in den USA oder Japan, Mexiko. Ne? Man sieht schon mal so einzelne Beiträge in irgendwelchen Sendungen darüber, aber so ganze Matches habe ich noch. Ja, vielleicht auf irgendeinem Spartenkanal wird das vielleicht. Und was ich dir auch noch kurz eben erklären würde, ist, dass ich mir einen Lebenstraum erfüllen werde. Mhm. Und zwar werde ich in knapp 3 Wochen mit meinem Cousin Dennis, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte, in die USA fliegen. Sag bloß. Und zwar gibt es Anfang April dort die größte Wrestling-Veranstaltung des Jahres, nennt sich WrestleMania. Ja, wo genau? In New Jersey. New Jersey, ja. Genau, und da haben wir eine ganze Woche gebucht und werden dann an dem Sonntag die größte Wrestling-Veranstaltung der Welt besuchen. Und du bist mein Wunsch. Zum ersten Mal in deinem Leben? Genau. Ja, das muss ja das was ganz Gigantisches für dich sein. Ja, also das ist das MetLife Stadium und dort werden bis zu 85.000 Fans erwartet. Wahnsinn. Kannst du überhaupt noch schlafen? Ich zähle schon die Tage, Domian. Das ist ja toll. Dein Cousin ist genauso. Ja, genau. Der ist genauso drauf wie du. Der ist ähnlich drauf wie ich, ja genau. Also das wird eine gute Zeit, ja. Ich habe die anderen gerade ja auch schon so gefragt. Bist du in einer Beziehung zurzeit? Nein, momentan nicht. Nee. Nein. Wenn du in einer Beziehung bist und dich so viel mit diesem Sport beschäftigst, was sagen die Frauen? Also so viele wissen das auch noch gar nicht, aber. Ach so, du erzählst es gar nicht so rum, dass du Fan davon... Nee, nicht so wirklich, nee. Es ist halt bei anderen eher nicht so Gesprächsthema, wenn man unterwegs ist oder so. Ich glaube, jetzt in deinem Fall nimmt das auch nicht so viel Zeit in Anspruch, ne? Doch, das nehme ich schon. Ich bin auch viel im Internet unterwegs. Ja. Auf dem Cyborg nennt sich das. Das ist das größte deutsche Wrestling-Forum im Internet. Mhm. Und dort verbringe ich halt viel Zeit mit News lesen oder irgendwas diskutieren, schreiben. Ne? Also hätte eine Frau schon einen Grund, ein bisschen eifersüchtig zu werden? Ist schon, ja. Wenn ich Also ich merke schon, jetzt interessieren dich null die Frauen, sondern du willst nach Amerika. Richtig. Ne? Und wenn du das alles erlebt hast, dann kann man sich nochmal um die Mädels kümmern. Ja. Stefan, dann wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Aufenthalt und das wird sicher auch ganz toll. Wenn man sowas so sehr liebt und toll findet, dann ist das ein grandioses Erlebnis. Alles Gute und komm gut wieder zurück. Zwei Autogramme bekommen für mich und meinen Cousin. Gerne, wir rufen dich gleich nochmal an. Vielen Dank, Domian. Tschüss, ciao. Tschüss. Thema Extremfans heute bei uns. Wenn ihr auch Extremfan von irgendetwas oder von einer Person, einem Star, irgendeinem Star, vielleicht sogar ein Politiker, habe ich gar nicht aufgezählt gerade. Gibt es das überhaupt? Gibt es Extremfans von Politikern noch? Ich glaube, ganz früher gab es sowas. Aber heute? Extremfan von Angela Merkel? Von Peer Steinbrück? Ich weiß es nicht, ich kann es mir gar nicht so vorstellen. Aber ihr seid herzlich eingeladen, euch auch zu melden, wenn dem, oder extrem von Guido Westerwelle oder von Herrn Rösler? Naja, hier ist Kai. Kai ist 40. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Kai, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ein Fan. Kai ist ein Fan. Ja, ich bin hauptsächlich Fan von dem Nürburgring Nordschleife. Dem was? Nürburgring Nordschleife. Nürburgring Nordschleife? Ja. Also Motorsport? Genau. Ah. Genau, genau. Wie? Kann man von der ich habe keine Ahnung von, was heißt Nordschleife genau? Also, das ist also die Rennstrecke, also relativ bekannte Rennstrecke. Achso, die ganze Rennstrecke heißt Nordschleife? Die heißt, also ist der Nürburgring und die Nordschleife ist, ja, also ein Streckenabschnitt davon. Ah, verstehe. Und da finden auch die großen Rennen statt? Da finden, ja, ist mal bis 76 ist Formel 1 stattgefunden. Dann gab es ja Niki Lauda den großen Unfall gehabt. Ja. Und da ist die für Formel 1 gesperrt worden. Und ja, jetzt fahren da halt Tourenwagenrennen. Was für Fahren? Tugendwagenrennen sind das. Ah ja. Mhm. Und ja, was hauptsächlich ist, sind so Touristenfahrten nennt sich das. Da fährt also, können also Privatleute mitfahren. Ja, aber das ist doch eher langweilig, oder? ich höre schon, du hast, erzähl mal, was ist dann da los? Fährst du da mit? Ja, also ich sag mal, das geht also so, dass also früher sind also hauptsächlich ja die Leute mit ihren normalen Wagen drüber gefahren. Das ist also über die Jahre hinweg eigentlich immer schneller geworden. Also ich könnte da rein theoretisch auch mit meinem Auto hinkommen und ja, eine Runde drehen. Ganz genau. Ja. Und genau. Und dann könntest du mitfahren oder wie? Es sieht so aus, dass man, wie gesagt, dann so ein Ticket zieht. Mhm. Und ja, fährt die Runde. Mhm. Ja, mittlerweile geht das eben so, dass die Leute oder dass ja, dass wir Autos extra fertig machen dafür. Mhm. Und ja, eigentlich relativ zügig drüber fahren. Also ihr macht, das heißt du und ein paar Kumpels, macht Autos fit für diese Fahrt. Ja. Was heißt das, ein Auto fit machen? Das heißt, dann wird da, ja, ich sag mal, ein normaler Wagen genommen, dann wird ein Käfig reingebaut, das Fahrwerk wird gemacht. Ach so. Ja. Gut, das kann man dann nicht für eine Fahrt mal machen. Oder doch? Nein, nicht für eine Fahrt. Nee, also ich mal, das ist dann, wie gesagt, wenn man... Der ist dann umgebaut, der Wagen. Wenn man ein Extremfan ist, dann wird das halt so exzessiv ausgeübt, dass, wie gesagt, dieses Auto fertig gemacht wird. Wir haben eine Werkstatt. Verstehe. Und mit diesem Auto kann man dann letztendlich auch nur noch dann auf der Rennstrecke fahren. Das ist auch straßenzugelassen. Das ist auch straßenzugelassen. Ja, so, dann macht ihr die, da gibt es wirklich so Jacke, Leute, die kommen dann mit ihrem Porsche oder mit ihrem Käfer, weiß was ich, zu euch und sagen, macht uns das Auto renntauglich. Kann man das so sagen? Das gibt Firmen, die das machen. Nein, wir machen das nur privat für uns. Okay. Wie so. Wer seid ihr? Wie viel seid ihr? Das ist ein Kollege und meine Frau. Ach so, das macht ihr nur für euch privat. Ja. Also ihr bietet das nicht als Dienst an. Nein, wir nicht. Aber so. Es gibt auch diese Firmen, ja. Das heißt, wie viele Autos hast du oder habt ihr, mit denen ihr so Fahrten dann macht da? Also das bin einmal ich mit meiner Frau. Mhm. Die war erst nicht begeistert, aber die konnte ich dann anzünden, dass sie also auch dafür begeistert ist. Und was für Autos fahrt ihr? Das ist, ja, so ein BMW, alter BMW. Mhm. Und ja, das ist halt relativ extrem geworden, die letzten Jahre auch. Und das heißt, da kommen also die Leute aus Russland, aus England, aus ganz Europa eigentlich. Die fahren da? Und fahren da, ja. Die fahren dann, fahren die nach bestimmten Regeln oder brettern die einfach los? Die brettern los. Die brettern los. Ja. Klingt aber auch gefährlich, oder? Ja, über die Straße gehen ist auch gefährlich. Ja gut, das sind aber andere Geschwindigkeiten. Da gab es denn schon schwere Unfälle? Ja, also Unfälle gibt es auch. Mit schlimmen Folgen? Auch mit schlimmen Folgen. Tödliche Unfälle? Ja. Oh. Das ist aber dann, ja wie gesagt, wenn also Auto, das Problem, was wir sehen, das ist, dass also Auto und Motorräder zusammenfahren. Allerdings, da würde ich mich gar nicht zwischentrauen mit. So, dann fährst, dann das ist jetzt für dich, deine Frau und dein Freund, ist das ein riesen Ding geworden. Wie viele Jahre macht ihr es? Wir sind jetzt seit 8 Jahren dabei. Seit 8 Jahren. Das heißt, ihr seid über diese Nordschleife in eurem Leben schon sehr oft gefahren. Ja, wir haben jetzt so 1000 Runden haben wir jetzt voll. Wie viele Kilometer sind das insgesamt dann? Eine Runde sind 20 Kilometer. Ach, 20.000 Kilometer. 20.000 genau. Kilometer Nordschleife gefahren. Ja. Ja. Und immer noch reizvoll? Immer noch reizvoll. Warum? Ja, die Strecke gibt es seit 1927 mhm. und irgendwie, ja, ist das für einen Motorsportfan eigentlich immer, ja, das ist die schönste Rennstrecke der Welt. Gut, aber wenn ich 20.000 Kilometer drauf gefahren bin, kenne ich doch jede Fuge dieser Strecke. Das ist auch der Reiz an der ganzen Geschichte, dass man jede Fuge kennenlernt. Ach so. Mhm. Oder gibt es, besteht der Reiz darin, schneller und noch schneller zu fahren, noch riskanter zu fahren, risikofreudiger? Nee, kann man so nicht sagen. Hattet ihr schon mal einen Unfall? Nein, also wir haben uns einmal gedreht, sagen wir mal so. Okay. Und das ist glücklich abgelaufen. Also wir haben hier, wie gesagt, einen Käfig im Auto, wir tragen auch Helme. Mhm. Und ich sag mal, im Auto kann eigentlich nichts passieren. Also ich sag mal zu 99,9%. Mhm. Es kann immer irgendwas passieren, aber wie auch im Straßenverkehr. Es kann dir natürlich auch passieren, dass dir irgendein Idiot volle Kanne reinbrettert, ne? Das kann passieren, genau. Dafür, wie gesagt, man hat eben halt den Käfig, den Helm. Mhm. Und ich sag mal, was auch ist, es ist also immer ein Notarzt vor Ort. Mhm. Also zwei Stück sogar. Zwei Rettungswagen. Was, ich meine, das muss ja alles finanziert werden von Seiten des Nürburgrings. Was kostet das für euch? Also ich habe aufgehört zu rechnen. Dann macht das keinen großen Spaß mehr. Also man muss ja erstmal wahrscheinlich da Benutzungsgebühr zahlen oder Rundengebühr oder wie geht das? Eine Runde kostet jetzt, glaube ich, 26 Euro. Ja, dann können wir das ja mal hochrechnen, was du schon allein dafür ausgegeben hast. Ja, und dann, wie gesagt, dann gibt es Jahreskarten, dann kann man so ist wie Flatrate fahren, dann, wie gesagt, nimmt man, bekommt man sich eine Jahreskarte für, ich weiß, 1.400 Euro dieses Jahr. Und dann kann man eben halt immer fahren. So, aber da kommen natürlich Autos dazu, da kommt der Kraftstoff dazu. Also es läppert sich. Genau. Es ist kein billiges Hobby. Nein, billig ist es nicht. Fragt sich natürlich jetzt der ökologisch interessierte Zuhörer, was machen die da? Die ballern Tausende von Liter Benzin in die Luft nur für Spaß. Einfach nur so. Ja, aber gut, wenn man jetzt industrielle Betriebe sieht, ist es natürlich wieder relativ harmlos dagegen. Ja gut, in Relation ist immer alles irgendwie harmlos. Genau. Ich meine, dieses Argument kann man ja auch sehr gut bei Herrn Vettel und Leuten anbringen. Genau. Ne? Da spricht kaum jemand drüber. Wenn ich das im Fernsehen sehe, denke ich immer, was für eine unfassbare Umweltverschmutzung. Ja, aber ich sag mal, wie gesagt, also das sind eigentlich... Von der Umweltverschmutzung her ist Motorsport eigentlich relativ gering, wenn man das in Relation, wie gesagt, zu Industriebetrieben sieht. Wenn man das in Relation sieht zu dem allgemeinen Straßenverkehr. Zum Beispiel zu Schiffen. Ja. Schiffe machen ja einen unglaublichen Dreck in der ganzen Welt. Und wie gesagt, das ist, wie gesagt, wenn man nur, sag mal, einmal am Wochenende oder sowas, wo das dann gemacht wird, okay, es gibt diese Umweltverschmutzung, aber wie gesagt, die Relation ist eigentlich, sag ich mal, im... Also für dich ist es kein Problem. Du machst dir da keinen Kopf drüber. Doch, sicher mache ich mir Kopf drüber. Nur wie gesagt, wenn man das wirklich nur, wenn man einen Tank leer fährt am Wochenende, das macht man, wie gesagt, einmal im Monat, dann ist es ein Tank im Monat. Wie gesagt, wenn ich mir dagegen dann den Straßenverkehr angucke, ein Handelsvertreter, der macht das, der macht mehr. Ne? Es muss doch auch sehr laut sein da, ne? Ja. Das heißt, es gibt auch eine akustische Umweltverschmutzung. Das heißt, es ist begrenzt bei 95 Dezibel. Mhm. Also lauter darf es nicht sein. Ehrlich gesagt, wäre mir lieber, ich darf es ja gar nicht sagen, aber wenn dieser ganze Nürburgring wieder rekultiviert würde, renaturalisiert würde und das wieder schöne Wälder und Felder würden. Das war ja früher. Also ich sag mal, der Grund war ja, dass der Nürburgring ich sag mal so, dass es war ja früher eine Gegend, die relativ arm war. Mhm. Ja, gut, das muss man wirklich sagen, dass der Nürburgring sehr viele Arbeitsplätze dorthin gebracht hat und den Menschen sehr viel Wohlstand gebracht hat und das Überleben gesichert hat. Das kann man so sagen, das ist wie eine Großstadt jetzt. Ja, das muss man wirklich sagen. Man darf es ja auch nicht zu ökologisch rosa-rot sehen. Und die Leute mögen das auch. Ich wollte noch eine Frage stellen, Kai. Ja. Ich hatte vorhin zu dir gesagt, also der Reiz besteht nicht darin, immer schneller zu werden. Nein. Worin genau besteht der Reiz? Ja, der Reiz war es am Anfang, das kennenzulernen. Gut, aber das ist ja nur gelaufen. Das ist gelaufen. Und der Reiz ist eigentlich die ganze Gegend, die Atmosphäre. Mhm. die Leute tatsächlich auch, die unheimlich nett sind. Also man kommt da mit den anderen Leuten auch in Kontakt, das ist den Bekanntschaften. Ja. Auch mit den Fahrern, kennt man sich da untereinander schon? Man kennt sich untereinander, man lernt auch, sag mal, das ist eigentlich so wie man immer sagt, früher. Das ist noch so die einzige Ecke, wo man direkt in Kontakt mit Fahrern, Teams kommt, auch mit bekannten Leuten, wie, ich weiß nicht, Hans-Joachim Stuck dir was sagt. Ja, das sagt mir schon was. Klar. Ja, den trifft man da. Da geht man hin und dann hallo, bla bla bla, dann kann man mit dem ins Gespräch. Ja, verstehe schon. Da kann man über die Autos reden, man kann über das Fahren reden und so weiter. Ja, und die sind viele Leute, die sind noch natürlich und die das also auch noch so. Also, das heißt, ich wohne ja nicht weit davon entfernt. Das müsste man sich mal angucken. Dann muss ich mich mal am Wochenende auf die Socken machen und mir das mal angucken bei euch. Ostern, Karfreitag ist eigentlich immer so ein Termin, wo man viele, viele Leute sieht. Aber da ist wahrscheinlich die Hölle los. Ne? Karfreitag ist die Hölle los. Das glaube ich. Na gut, vielleicht sieht man sich, Karl. Vielen Dank für deinen Anruf und deine Erzählung. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So. Hier ist Sonja. Sonja ist 31. Guten Morgen, Sonja. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Sonja. Hallo. Ja, ich bin extremer Michael Jackson-Fan. Extremer Michael, ich dachte schon, Michael Jackson muss heute kommen. Einmal. Michael Jackson ist, ich hätte beinahe salopp was gesagt, ist nicht tot zu kriegen, aber ich meine es jetzt nicht, ich meine es im übertragenen Sinne natürlich. Mhm. Ja, man hat das als Kind, also man ist in der Kindheit aufgewachsen mit seiner Musik. Ich habe damals von meiner Tante eine Kassette geschenkt bekommen und habe dann in einer Zeitung einen Artikel gefunden. Erinnerst du dich noch an das erste Lied, was dich so richtig Ja, das erste Lied war auf der Dangerous-Kassette, das war Given to Me. Mhm. Mhm. Das ist auch so ein, ist auch bis heute eins meiner Lieblingslieder, neben natürlich den Klassikern Thriller, Dirty Diana und solche Sachen halt. Also die Sachen, die eigentlich quasi fast jeder kennt. Mhm. Ne? Und von da an war ich immer weg. Hast du ihn einmal live gesehen? Ja, ich habe ihn einmal live gesehen, leider nur einmal im Hockenheimring auf dem Konzert. Und das war schon überwältigend, ja. Also das kann kein Künstler, kann das jemals wieder so. Es war ja auch ein Gigant des Showgeschäftes. Ne? Ja, das, definitiv. Auch eben von der Show her, nicht nur vom Singen und von seiner Performance, sondern von der gesamten Show auf der Bühne auch. Ja, also das Gesamtkonzept war ja riesig groß. Das war ja wirklich spektakulär, was er da auch gemacht hat, ne? Wir haben vorhin von Rhea gehört, die Elvis Presley-Fan ist, dass sie fast nur Elvis Presley hört. Hörst du fast nur Michael Jackson? Ja, schon. Ehrlich? Also ich höre sehr viel Michael Jackson. Ich höre natürlich auch mal was anderes, aber es ist schon so, ich habe das im Auto, ich habe das zu Hause, ich habe das auf meinem Handy, also überall läuft das, weil das ist so, die Musik war immer für mich da, ob es mir gut oder schlecht ging, war diese Musik immer für mich ein Teil, wo ich gesagt habe, ja, wenn ich die gehört habe, ging es mir danach wieder besser. Mhm. Ja, es war immer ein Teil von mir. Irgendwie. Obwohl man zu diesen Menschen nie Kontakt hat, nie persönlich. Ja. Das kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen, immer dieselbe Musik zu hören. Das ist ja gut, da gibt's ja bei ihm eine ganze Menge, ne? Ja gut, sicher, bei Elvis Presley auch. Ja. Das sind ja nicht nur fünf Hits, die hatten. Hast du deine Wohnung tapeziert mit Fotos? Ich habe so einen ganz großen Bilderrahmen, ne? Und da sind halt die schönsten Fotos drin, die ich mir da reingemacht habe, weil also jetzt so keine Tapeten an den Wänden, aus dem Alter bin ich jetzt dann schon. Also raus. Ein großer Bilderrahmen und da sind Fotos drin. Ein großer Bilderrahmen, darunter ist eine Kerze, weil er ist ja nun mal leider auch nicht mehr da. Und die Kerze ist oft an? Die Kerze ist auch an, ja. Immer an? Ja. Ja gut, wenn ich nicht da bin, natürlich nicht, aber wenn ich zu Hause bin, ist sie jetzt an. Ja. Ehrlich, ist das immer Ritual, du kommst nach Hause, gehst zum Bilderrahmen, machst die Kerze an? Das ist für mich so ein bisschen, das ist für mich der Punkt, wo ich hingehen kann. Ne? Ich kann ja nicht wie meinem Verwandten auf den Friedhof gehen. Ne? Das ist ja nun mal leider Gottes nicht möglich, mal eben so in diesen Friedhof zu fahren, wo er halt liegt. Und ich musste mir irgendwas machen, wo ich mit diesem Verlust und mit dieser Trauer auch umgehen kann. Ne? Manche Extremfans, da geht es ja so weit, dass die Verehrung schlägt um in Liebe oder Verliebtsein. Warst du mal sogar real in ihn verliebt? Ja, definitiv. Ja. Das war also in meiner Jugend, als das anfing und ich dann so im Alter zwischen, ich sag mal, 14 und 20 war. Das ist so ein Mädchenphänomen. Ich kenne keinen Jungen, keinen Kerl, der irgendwie mal in eine Sängerin verliebt war. Man findet die gut oder so, aber ich war auch in meinem Leben noch nie in irgendeinen Star verliebt. Aber Mädchen verlieben sich in Sänger. Ja. Ich kann das auch gar nicht definieren, weil es ist bei ihm halt einfach nicht nur die Musik, es ist wirklich auch das Aussehen. Das Aussehen, die Optik, sein Verhalten, sein Auftreten, wenn man das öffentlich gesehen hat, diese... Wobei, ich will ja nicht zu nahe treten, aber zum Schluss sah er eher wie ein Zombie aus. Ja, es war halt zum Schluss wirklich, es war extrem, das ist schon richtig, er hat sich sehr verändert. Ich fand das so schade, dass der sich so hat oft operieren lassen, weil das war ein hübscher Kerl, fand ich früher. Und auch wenn er dann älter wurde, hätte er auch noch gut ausgesehen. Und so war er ja völlig kaputt. Also ich sag mal, von der reinen Optik her, sage ich mal, ist so die Zeit Bad die schönste gewesen. Ära, wo er so in Bad bis Dangerous, das ging noch. Danach wurde es natürlich immer ein bisschen, es wurde extremer, keine Frage. Ne? Freund? Ja. Oder hast du einen Freund oder einen Mann? Nee, zurzeit nicht, Was haben denn die früheren Freunde? Muss man immer fragen bei dem Thema, weil als Freund geht einem das sicher auch tierisch auf den Senkel. Also mein damaliger Freund, der war an dem Morgen, als er gestorben ist, also als ich die Nachricht bekommen habe, dass er gestorben ist, war mein damaliger Freund auch da. Mhm. Und er hatte so gar kein Verständnis dafür und die Konsequenz war, dass ich ihn rausgeschmissen habe. Also du bist zusammengebrochen? Zeitraum. Du hast Also ich bin nervlich zusammengebrochen vor dem Fernseher. Ich war eine Woche krankgeschrieben. Ich konnte nicht arbeiten. Und ich war überhaupt nicht. Du hast ihn rausgeschmissen, aber nur für eine Woche? Ja, ich habe ihn rausgeschmissen. Erstmal, wir hatten danach einen ziemlichen Streit, weil ich einfach gesagt habe, du musst es nicht verstehen, aber du musst es zumindest, zumindest vielleicht ein bisschen Unterstützung hätte ich mir halt erwartet. Hm. Ja. Wobei, das ist viel verlangt von einem Mann. Mich würde es auch sehr befremden, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, der dann so reagiert, als wäre ein naher Mensch gestorben. Aber für dich war es ein naher Mensch. Für mich war das so. Jetzt muss man da natürlich bei Michael Jackson, bei aller Verehrung und bei aller künstlerischen Wertschätzung, muss man natürlich ein Thema ansprechen, nämlich, dass er auf Kinder gestanden hat. Natürlich eine Sache, man weiß nie, was ist da gewesen. Man kannte ihn persönlich nicht. Ich sag mal, sowohl die Leute, die das behaupten, als auch die Leute, die das nicht behaupten. Man kann es nicht hundertprozentig beweisen. Ich bin der Überzeugung, dass er Kinder niemals unsittlich angefasst haben kann und auch das nie gemacht hat. Das würde natürlich auch dein Bild zusammenbrechen lassen, ne, wenn das denn gemacht hat. Ja, ich sag mal, das würde auch so das, was er sonst gemacht hat für Kinder, Positives, das würde sich widersprechen. Er hat so viel... Das ist eine gute Meinung von ihm, aber es könnte ja auch sein, dass das alles eine Inszenierung war. Ja, das glaube ich nicht. Er hat selber eine schlechte Kindheit gehabt und ich denke nicht, dass er durch sowas einem Kind auch eine schlechte Kindheit bescheren würde. Nee, was ich auch glaube, dass der wird nie gewalttätig gewesen sein gegenüber einem Kind. Das glaube ich wirklich auch nicht. Aber so wie, ich weiß es auch nicht, ich kenne den Mann ja auch nicht, aber was man immer und immer und immer wieder liest, das hat einen schon sehr stutzig gemacht, dass es nicht doch sexuelle Übergriffe gab. Mhm. Also es gibt viele verschiedene Informationen von vielen Leuten und also ich persönlich glaube halt einfach, dass er, wie gesagt, viel zu viel Gutes getan hat für Kinder und selber erfahren hat, wie es ist, wenn man keine oder eine schlechte Kindheit hat, dass er, glaube ich, nie ein Kind auf diese Weise zerstören würde. Selbst wenn es keine Gewalt ist, aber ein sexueller Übergriff ist für ein Kind eine Katastrophe und ich glaube, das hätte er nie getan. Okay. Wie siehst du denn nun seinen Tod? Seinen Tod? Ich sehe seinen Tod als sehr großen Verlust. Ist schon klar, aber was glaubst du, warum das so gekommen ist? Tja, warum das so gekommen ist, das ist schwierig zu sagen. Ist der Arzt schuld oder hat er sich selbst das Leben genommen? Für mich ist es Mord, ja. Für dieses Mord? Für mich war es Mord. Ja, definitiv. Weil ich bin einfach der Meinung, dass der Arzt, wenn es kein definitiver Mord war, dann war es zumindest fahrlässige Tötung, weil als Arzt sollte man wissen, dass man eine Reanimation nicht auf einem Bett macht. Hältst du es denn für möglich, dass er irgendwie so erschöpft war und so fertig war und auch Angst im Nacken hatte wegen der Tournee, die geplant war, dass er sich selbst die Überdosis gegeben hat? Das glaube ich weniger. Ich glaube schon, dass er nach etwas verlangt hat, was ihm vielleicht hilft, aber ich glaube nicht, dass er sich das selber versetzt hat. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Er wäre nie einfach so gegangen auf diese Art und Weise um seine Kinder und hätte seine Kinder zurückgelassen. Ja, ich merke, seine Kinder waren sein Ein und Alles. Ich merke schon, du rückst das alles so immer ins Licht, damit er immer gut dasteht. Ja, das wird sich nie ändern. Das macht der Fan. Ja, das ist Mensch, so. Meine Kinder hätte er nicht verlassen, nicht auf diese Weise. Und von daher denke ich, der Arzt hat einfach falsch gehandelt in meinen Augen. Wirst du bis ins hohe Alter, ich hoffe, dass du 90 Jahre alt wirst, wirst du Fan bleiben? Ja, ich denke schon, ja. Niemand hat eine Chance. Nee, also nicht was musikalisch da in irgendeiner Form oder auch von der Persönlichkeit her, nee. Sonja, ich danke auch dir für deinen Anruf. Ja, ich freue mich, dass ich mit dir sprechen konnte. Viel Spaß weiterhin mit der Auseinandersetzung, Beschäftigung von und mit Michael Jackson. Ja, alles Liebe. Bleib so, wie du bist. Wunderbare Sendung. Dankeschön. Und auch viele Grüße an dein Team. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung Extremfans in der Technik. Ansgar Machalitzki. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.